Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die Gesellschaft der Individuen, kurzatmig und ohne Bindung. Eine Sendung von Michael Braun. Voice Broker heißt die Gattung der Geldhändler, deren Stimme da aus dem kleinen Lautsprecher knarrt. Die Stimme kommt aus London, dem Handelsplatz für Geld. 1.500 Milliarden Dollar werden täglich rund um den Globus gehandelt, ein Drittel davon in London, ein anderer großer Teil in Frankfurt, auch hier im größten europäischen Handelssaal bei der Commerzbank. Pierre Becker erklärt, was passiert. Da werden gerade 2 Millionen gehandelt, das heißt ja dann einfach nur 2. Das ist ein kleinerer Betrag für ihn. Gängige Beträge sind eher ab 5 Millionen Euro. Das Piepen zeigt an, da will jemand einen Preis wissen. Hier entscheidet die vierte Stelle hinter dem Komma darüber, ob der Geldhändler billig einkaufen kann, um anschließend etwas teurer zu verkaufen. Große Summen werden da gehandelt, oft in Sekundenschnelle. Arbitrage heißt das Geschäft, das darauf aus ist, kleinste Kursunterschiede auszunutzen. Und das prägt auch das Denken am Geldmarkt. Pierre Becker. Wenn man auf Arbitrage aus ist, kann es ein paar Sekunden nur sein. Wenn es eine strategische Position wird, können es auch mehrere Wochen und bis hin Monate sein. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Trendwende nach vielen Jahren, dass der Euro runtergegangen ist und der Dollar hoch gegen alle Währungen. Zeichnet sich eine Trendwende ab. Wir erwarten, dass der Euro jetzt auf die Parität gehen wird. Da kann man natürlich mal eine strategische Position auf mittelfristige Horizonte auch nehmen. Haben wir eine Seitwärtsbewegung, dann versucht man eher Arbitrage zu machen und die Tagesbewegung, sogar die Minutenbewegung auszunutzen. Haben wir einen Trend, so wie sich das momentan abzeichnet, wo der Dollar sich abschwächt, dann versucht man dann mittel- und langfristig dann auch die Bewegungen mit dementsprechenden Beträgen wieder mitzunehmen. Mittelfristiges Denken am Kapitalmarkt umfasst Zeiträume von einer Woche an. Lang sind Zeiträume schon, wenn ein halbes Jahr überdacht werden soll. Kein Vorwurf an den Einzelnen, der an solchem Arbeitsplatz sitzt, aber kann ein System nachhaltig agieren, das in solchen Zeiträumen denkt? Norbert Walter, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, hat den schnellen Wechsel von Vermögensgegenständen auch an anderen Kapitalmärkten beobachtet, am Aktienmarkt natürlich, und er kritisiert, dass die Orientierung am Interesse des Aktionärs, am Shareholder, zugunsten des Interesses des Sharehoppers aufgegeben wurde, dass also das Interesse des flotten Springers sich in den Vordergrund zu schieben scheint. Das, was halt an Finanzmärkten beobachtet wurde, und was manchmal das Zusammenschmieden von Unternehmen im Verlauf der letzten Zeit geprägt hat, war nicht die langfristige Orientierung am Interesse des Aktionärs, sondern war Bedienermentalität. Und dort, wo es Aktionärsinteresse war, wurden nur sehr kurzfristige Interessen bedient, die ich dann eben als Sharehopper bezeichnet habe. Das sind Leute, die in 2 Jahren einen Reibach machen wollten und die sich nicht darum kümmerten, was danach mit dem Aktionär war oder mit dem Unternehmen. Haben Sie ein Beispiel? Das wird schwieriger. Da muss man schmutzige Wäsche waschen und das ist vielleicht nicht die richtige Methode. Mein Urteil, dass das oft so ist, hat damit zu tun, dass sich sowohl Berater aus dem Finanzmarkt, aber auch Manager nicht mehr einbinden in eine gesellschaftliche Ethik, in eine gesellschaftliche Pflicht, dass sie sich nicht vorstellen, dass sie das, was sie getan haben, auch noch 3 oder 4 Jahre später vertreten müssen, in der Öffentlichkeit oder ihren Kindern gegenüber. Solche Fragen werden in meinem Urteil nicht oft genug gestellt. Es scheint die Frage nach Nachhaltigkeit und langfristiger Orientierung, nach Bindungsbereitschaft und Bindungsfähigkeit zu sein, die sich an den Kapitalmärkten stellt, aber nicht nur dort. Die Parteien klagen über Mangel an Nachwuchs, Zeitungen drucken Daten über das Familienleben der Deutschen unter der Überschrift »Immer weniger haben Lust auf die klassische Familie«, so wird über die sinkende Zahl von Heiraten und Geburten, über die wachsende Zahl des Zusammenlebens ohne Trauschein berichtet. Selbst in der deutschen Fußballnationalmannschaft scheint ein anderer Geist eingezogen zu sein, wenn man dem Kolumnisten der FAZ glauben darf. Er schrieb zum WM-Auftakt über die Trends der Mannschaft wie Christoph Metzelder, Sebastian Kehl oder Frank Baumann. Mit der alten Klüngelwirtschaft oder gar autoritären Strukturen können diese individualistischen Unternehmer in eigener Sache nichts mehr anfangen. Auch Vereine klagen über weniger Mitglieder, manche stellen sich darauf ein, passen sich an, indem sie sich eben nicht mehr als Verein mit regelmäßigen Treffen, sondern als saisonal agierende Werkstatt aufstellen. Winterhalbjahr 2001-2002. Die Erlöserkirche in Bad Homburg ist bekannt für ihr musikalisches Engagement, für Orgelkonzerte, für Chormusik. Zum zweiten Mal fanden sich Sänger und Sängerinnen zu einer Gospelwerkstatt zusammen. Sie probten zwischen Oktober und März für ein großes Konzert. Viele waren gekommen, weil es sich um eine Werkstatt während der Wintersaison handelte und eben nicht um einen ganzjährig probenden Gesangverein. Ich bin durch so einen Workshop eher angehalten, auch herzukommen, weil ich diesen regelmäßigen Zwängen eines Vereins nicht unterliegen mag. Ich will die Freiheit haben, frei zu entscheiden, wann ich komme. Und das sehe ich eben gerade in den Wintermonaten mit diesem Workshop eher gegeben. Ich denke, dass es in den Interessen von jedem Einzelnen zugrunde liegt, ob man wöchentlich was machen will oder eher in Workshop-Form. Mir persönlich wäre auch das wöchentliche Recht. Ich denke, das müssen die Leute entscheiden und da ist es halt schwierig abzugrenzen. Mir kommt eigentlich die saisonale Tätigkeit in einem Verein entgegen, da ich während der Sommermonate mich nicht so gern binde und in den Wintermonaten eher bereit bin, mich an einen Verein zu binden oder dort zu engagieren. Ich denke, dass ich im Sommer gern Rad fahre oder anderen Tätigkeiten nachkomme und da eben etwas freier sein möchte. Die Chorleiterin Christiane Rust weiß um solche Bedürfnisse, hat sich darauf eingestellt, die Form des Workshops bewusst gewählt. Es lag ein bisschen daran, dass ich als Zielgruppe doch auch Schüler und Teenager im Blick hatte und ich hatte das Gefühl, dass ich die nicht mit so einer dauernden Chorprobe begeistern könnte. Ich wollte die ein bisschen fangen mit Projekten und mit einer kürzeren Probenzeit und habe den Eindruck, das kommt besser an. 13,5 Millionen oder 17% der Menschen in Deutschland leben allein. In Ostdeutschland hat sich der Anteil der Alleinlebenden seit 1991 verdoppelt. Im April vorigen Jahres gab es, so das Statistische Bundesamt, 1,5 Millionen alleinerziehende Mütter und Väter, 13% mehr als 5 Jahre zuvor. Doch der Hang zur Individualisierung, womöglich zur Bindungslosigkeit, ist keineswegs neu. Nach Beobachtung von Soziologen und Sozialhistorikern hat er schon viel früher eingesetzt, die Darmstädter Soziologieprofessorin Beate Kreis zur Situationsanalyse und Genese. Von der frühen Neuzeit an hat sich das entwickelt. Gesellschaftliche Veränderungen gehen langsam, ganz anders als man oft denkt. Die moderne Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Individuen. Das wird einem deutlicher, wenn man sie vergleicht mit der traditionellen Feudalgesellschaft, die die Gemeinschaft und das Kollektiv gewissermaßen als zentralen Wert hatte. Und die moderne Gesellschaft hat das Individuum als den zentralen Wert, weil alle Individuen als individuelle Ausprägung der Menschheit gesehen werden. Damit können sie keines mehr über das andere stellen. Und damit haben sie auch fundamentale Gleichheit als Voraussetzung. Auch der Frankfurter Sozialwissenschaftler Professor Michael Erler greift, wenn nicht in die europäische Feudalgesellschaft, so doch ähnlich weit zurück auf das Ende des 18. Jahrhunderts, wenn er gefragt wird, ob die Prozesse der Individualisierung und Bindungslosigkeit von den Finanzmärkten ausgehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es von den Finanzmärkten ausgeht. Wahrscheinlich ist es eine Tendenz, die sie quer durch die gesamte Gesellschaft durchgehend finden. Und ich denke auch gar nicht, dass es so ein neues Phänomen ist. Also ich glaube schon, dass das eine Entwicklung ist. Also ich hänge es jetzt mal sehr weit historisch hoch, die wir spätestens haben seit der Bostoner Tea Party. Und seitdem haben wir einfach diese Prozesse des Loslösens. Im Dezember 1973 warfen Bostoner Kaufleute eine englische Schiffsladung Tee ins Meer. Sie gehörte der Ostindischen Kompanie. Die stand kurz vor dem Konkurs und um zu helfen, hatte der englische König der Ostindischen Kompanie Privilegien verschafft, hatte ihr erlaubt, Tee in die Kolonien zu liefern und zwar ohne die Zölle und Steuern zu zahlen, die die Händler der nordamerikanischen Kolonien abzuliefern hatten. Die Bostoner Tea Party wurde so der Beginn des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Vordergründig ist es ein ökonomischer Reaktionsmuster. Aber hintergründig ist es ja etwas, dass die Damen und Herren in Boston ein Grundprinzip der Theoretiker des Gesellschaftsvertrages aufgenommen haben. From status to contract, also vom Status zum Vertrag. Und genau in dem Moment, als der Vertrag seitens des Heimatlandes, des Königs, nicht eingehalten wurde, wurde der Vertrag gekündigt. Das heißt, es wurde eine Bindung aufgekündigt. Die hat man natürlich dann an dem Punkt gewählt, wo es weh tut. Und weh tut's immer, wenn Geld im Spiel ist. Die Bindungslosigkeit an den Finanzmärkten heute, der schnelle Wechsel von Positionen, das bindungslose Suchen nach dem Trend ist also nur Teil eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, das in Europa auch durch die Studentenbewegung der späten 60er Jahre in eine womöglich ungewollte Übertreibung geraten ist. Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Es muss tiefer begründet sein als durch Analysten, die sagen, dort ist ein toller Unternehmenswert und nun stürzt euch mal alle drauf. Ich glaube in der Tat, dass das gesellschaftlich zugrunde gelegt ist und dass es etwas damit zu tun hat, was wir hochtrabend Emanzipation genannt haben, was aber zum exzessiven Individualismus ausgeartet ist. Und das hat schon was mit der Auflösung von Bindungen, von Traditionen, von Ordnungen, die wir Studenten am Ende der 60er Jahre dann ausgerufen haben zu tun. Und wie so oft bei gesellschaftlichen Prozessen, die ein Übel anpacken, passiert halt manchmal dann die Übertreibung, so auch hier. Aus der berechtigten Befreiung des Individuums, um seiner Kreativität, seiner Verantwortlichkeit überhaupt entsprechen zu können, ist am Ende Bindungslosigkeit geworden, Bindungslosigkeit in der Familie, Bindungslosigkeit im Partner, den Kindern gegenüber, Bindungslosigkeit aber auch im Betrieb, Beliebigkeit, Permissivität. Vielleicht ist die Lage auch noch komplizierter, so nämlich, dass nicht Individualisierung per se den Zusammenhalt der Gesellschaft durchlöchert, denn es gibt ja gesellschaftlich akzeptierte Werte, Toleranz, Selbstverwirklichung, Flexibilität, aber die innere Bindungsbereitschaft an diese Werte, die Bereitschaft zu Disziplin, scheint nicht mehr zu halten. Der Sozialwissenschaftler Michael Erler erklärt jedenfalls so auch den Niedergang des neuen Marktes, jenes Börsensegments also, das für junge Wachstumsunternehmen geschaffen worden war. Sie haben eine Vielfalt von Werten, aber sozusagen die subjektiv gefärbte Innenseite, die Bezugsgrößen, die sind austauschbar geworden. Wir stehen also vor dem Prinzip der Durchbrechung von Regeln. Das hat was mit Selbstbestätigung zu tun in der Arbeitswelt, in der Berufswelt. Das hat etwas mit Karriere zu tun. Das hat dann etwas auch mit Fun zu tun. Und wenn die Werte nicht auf einem bestimmten Weg erreichbar sind, siehe neuer Markt, dann ist man halt auch irgendwo an dem Punkt angelangt, wo irgendwie Auftragsbücher geschönt werden, bis hin zu dem Zeitpunkt, dass man auch Bilanzen fälscht. Ich denke, in so einem Zusammenhang wird zumindestens als Versuch, mal eine andere Perspektive aufzunehmen, klar, was hier möglicherweise sich abspielt. Die Werte sind da, die Bindungen sind nicht mehr fest. Ja, wir geraten in das Problem von vieles ist, na, mir liegt das Wort beliebig auf der Zunge, ich will aber eigentlich nicht beliebig sagen. Alles hoffnungslos also. Soziologiestudenten an der TU Darmstadt haben sich in diesem Semester mit dem Thema die Gesellschaft der Individuen und neue Formen der Vergemeinschaftung befasst. Die Professorin Beate Kreis lenkt mit diesem Thema die soziologische Neugier der Studenten, zum Beispiel auf Skateboard- oder BMX-Fahrer, Menschen also, die einem Individualsport frönen und dies natürlich nicht im Verein. Alles Einzelkämpfer und nichts ist mit Zusammenhalt und Vergemeinschaftung. Aber unser soziologischer Spürsinn sollte ja eigentlich gerade darauf gehen, rauszufinden, inwiefern auch bei diesen Formen Elemente von Vergemeinschaftung vorhanden sind und wo sich die möglicherweise zeigen. Und ich finde, dass das Material wunderbar erhoben ist, was Frau Graf da präsentiert hat, und dass man da sehr viele Sachen eigentlich sieht. Die Studentin Angela Graf ist also auf Skateboardplätze gegangen und hat den Skatern und BMX-Fahrern ihren Fragebogen hingehalten. Bei der sechsten Frage ergeben sich Hierarchien durch die Altersstruktur, wollten wir in erster Linie natürlich bei den unorganisierten Sportarten wissen, weil da die Altersstruktur viel breiter war. Das heißt, da haben 14-, 15-Jährige ohne weiteres mit 24-Jährigen zusammen trainiert, zusammen Sport betrieben. Und die Frage war, stellt sich da irgendwo eine Hierarchie raus? Sind die Älteren oder die Besseren eher diejenigen, die das Sagen haben? Haben sich die Jüngeren bzw. die Neuanfänger eher zu fügen? Wie gesagt, als wir die Frage den Skateboardfahrern und BMX-Fahrern gestellt haben, war eigentlich äußerst überraschend, dass sie alle befürwortet haben, mit Jüngeren zu trainieren. Das heißt, sie haben alle gesagt, ja, wir finden es toll, wir finden es gut, wenn Jüngere dabei sind, wir helfen denen auch gerne, wir zeigen denen auch gerne was, denn schließlich hat ja jeder mal klein angefangen. Das war so ein Satz, der doch immer wieder auch aufgetaucht ist. Und auch der Begriff Family ist ganz oft genannt worden. Also sie begreifen sich da schon irgendwo als Einheit, die zusammenhalten muss, die auch zusammen agieren muss und vor allem die sich komplett über Altersstrukturen hinwegsetzt. Aber sie fühlen sich dennoch nicht als Freunde. Also sie sind darüber hinaus in keiner Form irgendwo gebunden. Auch die unorganisierten, individualisierten Skater also schaffen sich ihre Identifikationsmerkmale. Sie durchbrechen alte Bindungen, etwa die eines Vereins, pflegen aber nicht Bindungslosigkeit. Und selbst die Wirtschaft merkt, dass sie ohne Bindung nicht auskommt. Kundenbindung ist namentlich in der Autoindustrie und im Handel ein immer wichtigeres Thema. Der Marketingberater Robert Kleinhens aus Oberursel bei Frankfurt über die Beweggründe seiner Kunden. Die Entwicklung der Märkte in Richtung Käufermärkte, weg vom Verkäufermarkt, bedingt, dass der Kunde immer mehr in den Vordergrund rückt und auch immer mehr von den Unternehmen entsprechend gefördert und stärker gebunden werden muss, um am Markt erfolgreich zu agieren. Das ist sicherlich richtig. Die Produkte werden immer ähnlicher. Sie werden im Grunde genommen austauschbarer oder sind es geworden in den letzten Jahren, was dazu führt, dass ich spezielle Schwerpunkte setzen muss, um meine Kunden an das Unternehmen zu binden. Es gibt sicherlich verschiedene Ansätze dazu. In jedem Fall ist es wichtig, mit dem Kunden in einen Dialog zu treten. Das kann verschiedene Formen haben. Das beginnt bei Direct-Mail-Aktionen und geht weiter über Gewinnspiele oder Aktionen an dem Handelsplatz zum Beispiel durch spezielle Kunden-Events, um so dem Kunden auch eine emotionale Bindung an ein Unternehmen oder an ein Produkt oder eine Marke zu geben. Kundenbindung kann bis zum Kundenausschluss gehen. Wer kürzlich John Grishams neuen Roman »Die Farm« kaufen wollte, der sich im Schaufenster des Buchladens stapelte, wurde abgewiesen, zumindest dann, wenn er nicht Mitglied im Buchclub war. Der hatte sich den exklusiven Verkauf der Erstausgabe für seine Mitglieder gesichert. Wer nicht an den Club gebunden ist, muss auf Grishams Farm bis Jahresende warten. Das hat verärgert, das schafft aber auch Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Bindung an Werte wiederentdeckt wird. Und auch die wiederholte Kurskrise an der Börse lässt sich als Zeichen der Besinnung deuten. Norbert Walter von der Deutschen Bank darüber, ob Wirtschaft, Unternehmen und Märkte die Krise der Bindungslosigkeit überwinden könnten. Mit Sicherheit wird das gelingen, aber möglicherweise nur über den Fall pathologischen Lernens, also aus der Krise. Wir beobachten dann, wenn wir alle dann als Egomanen uns verwirklicht haben, dass das Ganze, unser Gemeinsames, zusammenbricht. Und stellen dann fest, dass so nicht weitergeht. Es wäre natürlich schön, wir hätten einen konstruktiveren Weg aus dem Dilemma. Und so etwas gibt's. Früher gab es so etwas wie strategische Eigentümer von Unternehmen, die nicht das nächste Quartal, sondern die nächsten 10 Jahre im Sinn hatten. Und es spricht einiges dafür, dass es auch heute solche Interessen geben könnte. Zum Beispiel könnte es sein, dass diejenigen, die Pensionssondervermögen verwalten, die also für die Altersversorgung derer, die die Mittel bei ihnen abliefern, Sorge zu tragen haben, solche längerfristigen Zeithorizonte für ihre Entscheidungen zugrunde legen und damit natürlich auf Management in einem Sinne Einfluss nehmen, der die nachhaltige Unternehmensentwicklung zum Ziel hat und nicht das nächste Quartal zum Maßstab aller Dinge macht. Also Pensionsfonds, die in Zukunft statt der amorphen Masse von Aktionären in Hauptversammlungen auf Unternehmenspolitik und Unternehmensentscheidungen konstruktiv einwirken können. Das wäre eine der Hoffnungen, die man haben kann. Den Weg dahin muss freilich die Politik ebnen. Das kann ganz konkret geschehen. Dass Einkommen aus Kursgewinnen steuerlich besser behandelt werden als Einkommen aus anderer Arbeit, dass Buchhaltungsvorschriften nicht darauf achten, dass nur nachhaltige Wertveränderungen in einer Bilanz Eingang finden sollen, das alles sorgt für Kurzatmigkeit und davon haben wir zu viel. Das war Hintergrund Politik. Heute die Gesellschaft der Individuen, kurzatmig und ohne Bindung. Eine Sendung von Michael Braun. Redaktion Gode Japs. Morgen im Hintergrund Politik die Flutkatastrophe. Deutschland zwischen Hilfsleistungen, Verantwortlichkeit und Wahlkampfgetümmel.